hab meine bessere Hälfte verloren. So musste uns das nur passieren. Ich schreib dir diesen Text, denk an die schöne Zeit und schwelge in Erinnerungen. Frag mich wieso, hat's wieder mal mich getroffen. Frag mich wieso, hängt das Pech an meinem Schuh. Alles was ich wollte, das warst nur du. Doch jemand hatte was dagegen. Alles was ich wollte, das warst nur du. Doch scheinbar sollte es nicht sein. Sitz ich hier allein, lass es Revue passieren, mit diesem Traum gern fortgesetzt. Wir waren auf ein und derselben Wellenlänge, ergänzen uns wie dick und doof. Frag mich wieso, hat's wieder mal mich getroffen. Frag mich, wieso hängt das Pech an meinem Schuh? Alles, was ich wollte, das warst nur du. Jemand hatte was dagegen. Alles, was ich wollte, das warst nur du. Doch scheinbar sollte es nicht sein. Einfach nicht verstehen. Ich dachte, dieses Mal hält's eh. Auf deinem weiteren Weg wünsch ich dir alles Gute und hoff, wir werden uns wiedersehen. Alles, was ich wollte, das warst nur du. Jemand hatte was dagegen. Alles, was ich wollte, das warst nur du. Doch scheinbar sollte es nicht sein.